Alles happy. Alles happy. Alles okay. Alles okay. Du machst die Augen zu, willst niemand sehen. Du schließt die Türen, du schließt uns ein. Ich liege neben dir und könnte schreien. Aus Märchenbüchern baust du deine Welt und hast mich einfach so mit hineingestellt. Ich habe Angst um dich, du musst da raus. In deiner Traumwelt halt ich's nicht länger aus. Traumwelt halt ich's nicht länger aus.